cambio. Be on. FM. sleep, 'cause I feel a power inside. It's going round in my mind. You make me so crazy for love.

6.9 La FM. Siempre.

siempre. Always. Next time I fall in love. casa, la FM, mis clásicos, siempre. Yeah. siempre. Esta es la FM. Siempre. Radio, en casa contigo. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. En Servientrega sembramos esperanza. Sembramos esperanza. Sembramos esperanza. Sembramos esperanza. La FM, 106.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. La FM, la radio de siempre. Looking in your eyes, I see a paradise. This world that I found is too good to be true. Standing here beside you, want so much to give you this love in my heart that I'm feeling for you. Let them say we're crazy, I don't care about that. Put your hands. Whatever it takes.